suis très content. Oui, tout est en ordre. Moyenne. Today we shall have a look at the use of adverbs and adverbial clauses in Luxembourgish. In most cases, adjectives and adverbs are the same. Dat Lied aus Schön, that song is beautiful. Hier singt Schön, he sings beautifully. De Koch ist gut, the cake is good. Hier kocht gut, he cooks well. Prüfung ist schwer, the test is difficult. Hier schafft schwer, he works hard. In a few cases, however, there is a difference between an adjective and an adverb. Usually, these are words taken directly from German, as for instance, normal, normal, normalerweise, normally, interessant, interesting, interessanterweise, interestingly. If an adverb or an adverbial clause is placed at the beginning of a sentence, we invert the subject and the verb. Ich ging an de Kino. Madenovend ging ich an de Kino. Wir waren letztes Jahr auf der Belscher Kur an der Vakanz und haben uns gut amüsiert. We spent our vacation at the Belgian coast last year and had a good time. Wenn wir letztes Jahr auf der Belscher Kur an der Vakanz waren, haben wir uns gut amüsiert. When we spent our vacation at the Belgian coast last year, we had a good time. If in a sentence we have both an adverb of time and an adverb of place, the adverb of time usually comes first, as we have seen with both our examples. Merdenovend ging ich an de Kino. Wir waren last year op der Belscher Kurt an der Vakanz. As you may remember from our last lesson, the dative case also normally precedes the accusative case. For the structure of sentences in Luxembourgish, these two rules mean the following. Mir gehen mehr anstatt dir a mantel kaufen. Tomorrow we're going to town to buy you a coat. Wenn wir last year ob der Belscher Kurt an der Vakanz wären, willst du dir ein neues Schwammbox kauft. Schwammbox, bathing suit. Of course, we don't always get sentences with that much information, but the rule about the adverbs is very useful when, for instance, we speak about events. Now, if we want to say that something is on, we usually use the verb spielen, to play, or laufen, to run. With spielen, we use the impersonal third person plural they, sie. Sie spielen Hamlet from Shakespeare. We can also use the passive form, gut gespielt, is played, or gespielt, are played. Das Joa geht am Theaterstück vom Shakespeare gespielt. Das Joa geht am Theater drei Stücker vom Shakespeare gespielt. For movies, we prefer the verb laufen. Am Utopolis lebt Titanic. Am Utopia lebt the Full Monty. In practice, this amounts to the following. A Samstag, der 4. April, um 9:30 Uhr, geht am Neuen Theater a Stück vom Dario vorgespielt. What Luxembourgers call the Neuen Theater or Stadttheater is a theater at the Rempart Schumann in Luxembourg City. Sonntag, der 5. April, um 3 Uhr noch mittags, geht am Kapuzinertheater a Stück für die Kammer gespielt. Werden Abend um 7 Uhr lebt am Utopia Chasing Amy. Am Mittwoch um 12 Uhr mittags lebt an der Cinemathek ein Film von 1956. Um 6 Uhr lebt auch an der Cinemathek den neuen Letzebuer Film. For concerts, you can also use spielen or simply as. Am Donnerstag Abend ist am Neuen Theater ein großes Konzert vom London Symphony Orchestra. Am Freitag Abend spielt Militärmusikkonzert auf der Place d'Armes.